Hallo und herzlich willkommen. Ein kleiner Nerdfon für zwischendurch vom 30C3. Hier werden spannende Sachen geshared. Ist kein normales Nerdfon, also nur mal in Kürze. Ich muss Nerdfon draus machen, weil das kann man nur per Audio übertragen, das Ganze. Und zwar, es gibt einen kleinen Trick beim iOS-Device, beim iPhone, hat mir jemand eine Information zukommen lassen. Verschwörungstheoretiker natürlich wieder. Also, probiert selber aus. Ich spiele euch das Ganze mal vor. Und zwar, ihr geht unter Einstellungen, Datenschutz, ihr deaktiviert die Ortungsdienste. Und wenn die Ortungsdienste deaktiviert sind, dann sprecht mal in Siri hinein und fragt nach Christentum. So, ihr fragt nach Christentum, hat sie natürlich nicht verstanden, weil es wieder zu laut ist hier. Mal schauen, was sie jetzt verstanden hat. Wahrscheinlich. Ich verstehe nicht. Ja, sie versteht nicht. Nochmal das Ganze. Christentum. Hier sind ein paar Informationen. Es erscheint ein Wikipedia-Beitrag über das Christentum ist eine Weltreligion und, und. Jetzt frage ich mal nach anderen Religionen, zum Beispiel nach Judentum. Sieh mal einer an. Es erscheint ein Wikipedia-Eintrag über das Judentum. Jetzt kommt der Part für die Verschwörungstheoretiker. Und zwar fragen wir mal nach einer anderen Religion, und zwar nach Islam. Verrat mir zuerst, wo du bist. Aktiviere dazu in den Einstellungen unter Datenschutz sowohl die Option Ortungsdienste als auch unter Ortungsdienste die Option Siri. Ich lasse das jetzt mal so wirken und bildet euch selber ein Urteil darüber und viel Spaß damit. Ciao, das war wieder der Nerdfon zwischendurch.